Wie geht man um mit Apostasie, das heißt Abfall vom Glauben? Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist Diskussion von Alice Weidel und Klaus Kleber zum Thema Islam und Verfassung. Im Rahmen meiner heutigen Sendung hatten Kleber und Weidel ein Gespräch zum Thema der Wahl der Bundestagsvizepräsidenten, bei der ja auch der AfD-Politiker Glaser dreimal abgelehnt worden ist per Votum. Die Argumentation dafür war die Stellungnahme von Glaser gegenüber dem Islam, die viele Parteien für verfassungswidrig halten. Herr Glaser ist wirklich nicht bekannt dadurch, dass er ein Krawallmacher ist. Er ist in der Tat ein Islamkritiker und das ist eben auch durch unser Wahlprogramm gedeckt. Was er damit meint, ist doch ganz klar und es ist das, was wir weltweit sehen. Der Islam fußt auf der Scharia und die Scharia ist mit unserem Grundgesetz und mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar, weil sie a. nicht die Gleichheit von Mann und Frau kennt und b. auch nicht die Gleichheit von Muslimen und Nicht-Muslimen. Und wenn wir eben auch fordern, wie beispielsweise auch letztes Jahr, beispielsweise von dem Chef des Zentralrates der Muslime, sich ganz klar von der Scharia zu distanzieren und sich zu unserem Grundgesetz zu bekennen, dann bleibt diese Distanzierung zur Scharia bis heute aus. Nun hat der Zentralrat der Muslime sich schon vor 14 Jahren eindeutig und seitdem immer wieder zum Grundgesetz bekannt. Was Muslime schlecht tun können, ist sich von der Scharia lossagen, genauso wenig wie ein Katholik sich vom Katechismus lossagen würde. Die Frage an Sie ist jetzt, ohne jetzt Scharia und Katechismus vergleichen zu wollen, ist die Frage, welche praktischen Konsequenzen ziehen Sie daraus? Dann müssten Sie ja an für sich dafür eintreten, dass dem Islam das Grundrecht der Religionsausübung weggenommen wird. Islamverbände müsste abgefordert werden von Seiten des Staates, dass sie ein Eid beispielsweise auf unser Grundgesetz schwören und eben aber auch nicht die Scharia. Muslimen. Nur den Muslimen und müssten sich ja, von der Scharia lossagen. Sonst können sie kein Grundrecht auf Religionsausübung haben. Das wäre doch Herr die Kleber. Konsequenz. Richtig, das ist ganz richtig, weil die Scharia nicht grundgesetzkompatibel ist aufgrund der Inhalte, die ich eben erläutert habe. Wir müssen als Staat ganz genau hinschauen, was in unserem Land im Namen des Islams und in der Scharia bereits passiert. Und da haben wir extreme Strömungen, beispielsweise den Salafismus. Wir haben mehr als 10.000 Salafisten mittlerweile in Deutschland. Wir haben aggressiv sunnitisch-wahhabitische Strömungen, die aus Saudi-Arabien finanziert werden. Ganz zu schweigen von der DTIP aus der Türkei. Frau Weidel, das wissen wir, das Heute-Journal berichtet permanent darüber. Mich interessierte nur die Konsequenz, die Sie daraus ziehen. Und die ist schon einzigartig in der AfD. Ja, das heißt also, was genau ist gesagt worden? Der AfD-Politiker Glaser sagte, dass der Islam aufgrund der Scharia nicht grundgesetzkonform sei, dementsprechend dann auch verfassungswidrig, weil die Scharia selbst es sei. Denn sie erkenne keine Gleichheit an zwischen Muslim und Nicht-Muslim, genauso wenig wie zwischen Mann und Frau. Genau, und dabei, wie wir das schon gesehen haben, wurde Islam von Klaus Kleber mit Katholizismus parallelisiert, im Sinne, dass Scharia eigentlich fast das Gleiche wie Katechismus im Katholizismus ist. Das heißt, wir müssten dann auch kurz später erörtern, inwiefern tatsächlich diese Parallele besteht. Was Weidel aber dennoch auch sagt, ist, im Grunde genommen ist es kein Problem an sich, wenn tatsächlich nicht nur Abstand von der Scharia als solche, als Rechtsform parallel zum staatlichen Recht anerkannt wird von denjenigen, die dem islamischen Glauben zugehörig sind, sondern auch eine Art Eid abgelegt wird auf das Grundgesetz, und zwar von den Vertretern der islamischen Verbänden. Bevor wir zur Meinung kommen, dann letztlich noch eine weitere Information. Und zwar seit 1933 gibt es in Deutschland ein sogenanntes Reichskonkordat. Das heißt, übernommen auch nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Bundesrepublik als Rechtsbestand. Das bedeutet im Grunde genommen, dass seit 1933, auch in bundesrepublikanischer Zeit und seit Einführung des Grundgesetzes auch übernommen, Ortsbischöfe der katholischen Kirche in Deutschland bereits schon einen Treueeid auf das deutsche Grundgesetz und die entsprechenden staatlichen Autoritäten und Regierungen des Bundes und der entsprechenden Bundesländer ablegen. Genau, die Bischofskonferenz hat keine Stellungnahme zur Aussage von Kleber genommen. Dem Portal cut.net hat der Pressesprecher der Bischofskonferenz Folgendes gesagt. Die deutsche Bischofskonferenz kommentiert keine Interviews im öffentlichen rechtlichen Fernsehen. Zum Vergleich, den Herrn Kleber gebraucht hat, ist allerdings festzuhalten, dass wir davon ausgehen, dass dieser Vorgang im ZDF-Fernsehrat thematisiert wird. Also Gustavo, was glaubst du, auf welcher Seite bist du? Auf der Seite von Kleber oder Weidel? Ich bin weder noch, weil ich finde, dass das Phänomen einfach viel differenzierter betrachtet werden muss als in ein Gespräch von 3 Minuten im Rahmen einer Live-Sendung. Es geht jetzt um das Thema Religionsfreiheit und verfassungskonforme Glaubensgemeinschaften und Glaubensinhalte. Also ein sehr, sehr, sehr weit gefasstes Thema. Und da muss man sich näher beschäftigen. Ist der Islam grundgesetzkonform oder ist er es nicht? Ich fand die Kolumne von Jochen Bittner in der Zeitung Zeit sehr konstruktiv und informativ. Da geht es tatsächlich darum, ob Islam verfassungswidrig ist. Und da wird sozusagen die Rechtssituation darum ziemlich gut gezeigt. Ja, und zwar das, was jetzt erörtert wird im Rahmen des Artikels des Autors, ist, wie handhaben wir es, wenn eine Glaubensgemeinschaft Glaubenssätze vertritt, die offensichtlich nicht gesetz- oder grundgesetzkonform sind. Denn es gibt im Islam Glaubensinhalte, die es nicht sind. Und das, was er als allererstes klarstellt, ist, darüber sollte man erst gar nicht debattieren, weil das eine Tatsache darstellt. Das heißt also, wie geht man um mit Apostasie, das heißt Abfall vom Glauben? Laut Scharia stünde darauf auch die Todesstrafe, wenn diese angewandt werden würde im Rahmen dieser islamischen Rechtsprechung. Auch in Bezug auf andere Phänomene, Gleichstellung von Mann und Frau, Homosexualität und so weiter und so fort, das sind alles Themenbereiche, in denen die Scharia sozusagen etwas vorgibt, was überhaupt nicht mit dem Grundgesetz vereinbar wäre oder ist. Das bedeutet, wie gehen wir damit um? Das, was er sagt, ist, wir dürfen Glaser in seiner Aussage nicht direkt kappen und sagen, es sei komplett absurd, was er sagt, denn das ist es nicht. Sondern wir müssen uns inhaltlich mit dem beschäftigen, was er tatsächlich aussagt und welche Lösungsmöglichkeiten es gibt im Rahmen eines Rechtsstaats, um mit dieser Situation klarzukommen. Und hier spricht er zum Beispiel ein Thema an, und zwar, dass er Glaser unterstellt, die Grundrechte nicht entweder nicht verstanden zu haben oder bewusst falsch darzulegen. Das heißt, innerhalb einer Glaubensgemeinschaft, und da zieht er eine Parallele zum Katholizismus, zum Thema, wieso Frauen keine Priester werden können in der römisch-katholischen Kirche, was im Grunde genommen in der Gleichstellung von Mann und Frau vor im Rechtssystem Deutschlands widerspräche und so weiter und so fort, nur um ein Beispiel zu nennen. Warum wäre das tolerierbar? Weil es intern innerhalb der Glaubensgemeinschaft sich abspielt und keine Allgemeingültigkeit hat. Das heißt also, der Katholik erkennt den deutschen Staat diesen Allgemeinheitsanspruch nicht ab, in der Rechtsprechung, im Rechtskonzept, genauso wenig wie in Bezug auch auf Grundfreiheiten außerhalb der eigenen Glaubensgemeinschaft. Und da sieht er den Konfliktpunkt mit dem Islam und der Scharia. Weil die Scharia weit darüber hinausgeht und einen allgemeinen Rechtsanspruch für sich erhebt. In seiner Selbststellung sieht er sich jetzt nicht ausschließlich auf eine Glaubensgemeinschaft oder auf die eigene Glaubensgemeinschaft reduzierbar, sondern erhebt einen Universalanspruch. Und damit gibt es extreme Kollisionspunkte mit dem deutschen Rechtssystem oder könnte es geben, in verschiedensten Bereichen, zum Beispiel auch im Erbrecht oder in der Frage der Todesstrafe und so weiter und so fort. Das bedeutet, wie gehen wir damit um? Nur um ein Beispiel zu nennen. Das, was der Autor zum Beispiel nennt aus dem Alltagsleben von Muslimen in Deutschland, ist, dass Personen aus dieser Glaubensgemeinschaft, die ausgehend von diesem Universalanspruch des eigenen religiösen Rechtssystems, das den eigenen Kindern verbieten, zum Beispiel am Schwimmunterricht teilzunehmen, dass es da keine Nachgiebigkeit geben darf, weil das einzig Allgemeingültige in Bezug auf die Rechtsprechung der deutsche Staat ist, basierend auf das deutsche Rechtssystem und auf das Grundgesetz. Das heißt also, Artikel 4, Religionsfreiheit, ja. Wenn aber ein Kind nicht an Schwimmunterricht teilnehmen darf, weil der Vater oder die Mutter oder die Eltern, die Erziehungsberechtigten dagegen sind, aufgrund religiöser Befindlichkeiten, verstößt es mitunter gegen Artikel 2, nämlich, dass der Selbstverwirklichung der Person sozusagen einen Vorrang gibt. Das heißt jetzt nicht, dass es hierarchisiert ist im Grundgesetz, aber dass es da auf jeden Fall a. eine staatliche Aufsichtspflicht gibt, b. keine Sonderstellung im Rahmen des öffentlichen Rechts, genauso wenig des öffentlichen Bildungswesens und c. dass im Grundgesetz das Kind an Schwimmunterricht teilnehmen darf, selbst wenn die Erziehungsberechtigten dagegen sind, und teilnehmen muss, weil es zum Bildungsprogramm des Staates gehört, unter Beaufsichtigung des deutschen Staates, gemäß der deutschen Rechtslage. Heißt es nicht, alles, was du sagst, zeigt mir, dass eigentlich Glaser eher recht hat, dass tatsächlich Islam in einigen Punkten der deutschen Verfassung widerspricht und dieses Problem ist irgendwie zu lösen. Deswegen war die Ablehnung seiner Kandidatur eigentlich eher politisch und nicht rechtlich, weil zum Beispiel ihm wurde von den Grünen Fraktion vorgeworfen, dass er, dass seine Stellungnahme, seine Positionen verfassungswidrig sind. Mhm. Und ja, eigentlich alles, was der Autor von Zeit vorliegt, alle Punkte, alle Beweise zeigen mir, dass eigentlich Glaser recht hat. Ja, das ist ja auch das, was der Autor sagt und ich teile auch seine Auffassung und ich würde das, was du sagst, bejahen. Er hat dahingehend recht, dass der Islam als Glaubensgemeinschaft eine Rechtskonzeption hat, die weit über die eigene Glaubensgemeinschaft hinausreicht. Und zwar ein Universalanspruch, auch institutioneller Natur, in der Rechtsprechung und auch in der politischen Beschaffenheit einer Gesellschaft und der Institutionen einer Gesellschaft. Und da gibt es enorme Konfliktpotenziale mit anderen Rechtssystemen, so wie hier in Deutschland, im Falle Deutschlands, mit dem Grundgesetz. Das heißt, das Grundgesetz ist das einzige Rechtssystem, das Allgemeinansprüche oder Universalanspruch hat, in Bezug auf seine Gültigkeit in unserem Staatsgebiet und in Hoheitsgebiet. Und da gibt es keine Kompromissmöglichkeit. Das heißt, Glaser hat in diesem Punkt recht. Jetzt ist es am deutschen Staat tatsächlich zu erörtern, was wir für Lösungsmöglichkeiten haben in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit. Denn da sehe ich auch keine Kompromissmöglichkeit. Das heißt, wir können jetzt nicht Sonderrechte gewähren aufgrund religiöser Befindlichkeiten. Es ist ein Grundgesetz, das Rechte hat, anbietet, auf die sich auch Muslime berufen können und auch tun, wie die Religionsfreiheit, Artikel 4. Es hat aber auch eine ganze Menge anderer Artikel, die Muslime auch anerkennen müssen und auch respektieren müssen. Dass Glaser tatsächlich aufgrund dieser Aussage nicht Bundestagsvizepräsident werden durfte, war vielleicht ein zu schneller Schuss aus der Hüfte oder einfach, das kann auch sein, einfach das Problem, dass man diese Problematik ad acta legen will. Man will gar nicht darüber sprechen und das ist ein Fehler. Ja, aber ich glaube, früher oder später wird man darüber reden müssen. Das Thema wird die Agenda nie verlassen und ich finde eigentlich, dass diese ganze Situation eher für die AfD vorteilhaft, weil obwohl sie verloren haben, zeigt es, dass sie eigentlich in der starken Position trotzdem geblieben sind. In der man die Debatte verweigert, die konzeptionell ja auch nicht falsch ist in diesem Kontext, wenn man sich mit dem Phänomen beschäftigt, ernsthaft beschäftigt, forciert man damit auch viele Personen, die sich dadurch echauffiert fühlen, tatsächlich der AfD recht zu geben und dementsprechend vielleicht sogar dann auch dementsprechend zu unterstützen. Ja, das sehe ich auch so. Ja, gut. Und was denkt ihr? Seid ihr auf der Seite von Alice Weidel? Oder glaubt ihr, dass es überhaupt keine Notwendigkeit der Debatte zum Thema Scharia in Deutschland gibt? Schreibt in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Kanal, drückt aufs Glöckchen, um kein neues Video zu verpassen und ciao, bis dem nächsten Video. Danke und ciao.